Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Wir haben auch heute keine wirkliche Antwort auf die Frage, die wir gestern schon gestellt haben, nämlich was die Briten eigentlich wollen. Aber wir wissen nach wie vor, was sie nicht wollen. Den Austrittsvertrag, so wie er ist. Das britische Unterhaus hat sich gestern Abend klar für Nachverhandlungen mit der EU ausgesprochen und sich gleichzeitig gegen einen harten Brexit gewandt. Die EU allerdings ist da wenig begeistert. Peter Kaperne in Brüssel. Von einer autistischen Gedankenwelt im Unterhaus, in die er sich nur schwer hineinversetzen könne, hat heute Emma Brok gesprochen, der konservative Parlamentarier. Mit Blick auf den gestrigen Tag klingt er ein bisschen resigniert. Ist das auch die vorherrschende Stimmung heute in Brüssel? Na, ich weiß nicht, ob resigniert die richtige Bezeichnung ist für die Stimmung hier. Ich würde eher von Fassungslosigkeit sprechen. Die Debatte im Europaparlament läuft im Moment zu diesem Thema. Es melden sich natürlich alle Fraktionen, die Brexit-Beauftragten zu Wort. Und sie weisen diese Forderung nach Nachverhandlungen bei diesem Austrittsvertrag unisono zurück. Und sie appellieren eindringlich an die Briten, doch endlich etwas vorzulegen, was verhandlungsfähig ist. Eine gemeinsame Position, die einerseits die Bedingungen, die roten Linien der Europäischen Union akzeptiert, in Blick nimmt, also dass es in Irland keine harte Grenze geben soll, dass der Binnenmarkt nicht verletzt werden darf und die andererseits aber auch in der Lage ist, eine Mehrheit im Londoner Unterhaus zu generieren. Und da gibt es ganz eindringliche Appelle hier heute Nachmittag. Nein, Resignation ist das noch nicht, aber es ist zunehmende Verzweiflung vielleicht. Aber es hört sich auf jeden Fall danach an, dass die EU-Vertreter letztendlich das wiederholen, was sie in den letzten Tagen auch schon mehrfach gesagt haben. Die Briten müssen zu einem Punkt kommen. Wir bleiben bei der Aussage, der Vertrag wird nicht geändert. Jean-Claude Juncker hat ja gerade im Europaparlament gesprochen und er hatte genau das gesagt, was gestern schon Donald Tusk, der Ratspräsident, hat wissen lassen. Was heute Morgen der EU-Chefunterhändler, der Michel Barnier, der Franzose, gesagt hat, was aus den Hauptstädten in Irland, in Schweden, in Deutschland zu hören ist, nämlich, dass dieser Vertrag, der da ausgehandelt worden ist, dem Theresa May zugestimmt hat, der einen Backstop enthält, der genau so geformt ist, wie ihn London sich gewünscht hat, dass dieser Vertrag nicht wieder aufgeschlüsselt wird. Juncker hat einen Satz gesagt, vielleicht darf ich das gerade zitieren, er hat gesagt, wir haben diese Position im November vorgetragen, wir haben diese Position im Dezember vorgetragen und wir tragen diese Position auch im Januar vor. Und dahinter steckt die Hoffnung, dass man sie dann doch irgendwann noch in London zur Kenntnis nimmt. Hört sich aber auch dort nicht so an. Nun war die Nordirland-Frage von Anfang an Dreh- und Angelpunkt. Und Sie haben selber gerade gesagt, die Briten wollten es ja eigentlich so, diese Notfallklausel. Nun sagt die EU zwar, sie bleibt dabei, die Briten sagen aber auch, wir wollen es jetzt anders. Ist es vielleicht trotzdem noch vorstellbar, dass da in irgendeiner Form noch mal dran gedreht wird? Da hat ja vor einiger Zeit der polnische Außenminister, als er hier in Brüssel war, der Außenminister Czaputowicz, einen Vorstoß gewagt. Der war im Dezember in London, hatte da schon mal das Gelände sondiert und dann war er hier in Brüssel und hat gesagt, lasst uns doch einfach diesen Backstop auf 5 Jahre limitieren. Und dieser Vorschlag, diese Versuchsrakete, die er da starten wollte, die hat nicht mal 1 Zentimeter abgehoben. Der ist dermaßen abgebügelt worden von allen anderen 26 EU-Mitgliedstaaten, dass es in diese Richtung nicht gehen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch eine große Änderung an diesem Backstop gibt. Es ist ja de facto so, dass die Republik Irland, dass die Regierung in Dublin ein Vetorecht hat. Denn es ist der Frieden in Nordirland, der Bürgerkrieg, der dort möglicherweise wieder aufflammen könnte und großen Einfluss auf das Leben auch in der Republik Irland haben könnte, das im Zentrum dieses Bedenkens rund um den Backstop steht. Und solange nicht die irische Regierung sagt, okay, wir haben das alles nicht ernst gemeint, das mit dem Bürgerkrieg wird schon nicht passieren, solange dies die irische Regierung nicht sagt, glaube ich nicht, dass da die Europäische Union wackelt und die Iren fallen lässt. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Leo Varadkar, der irische Regierungschef, sozusagen einknicken und sich selbst widersprechen würde. Dennoch muss ja auch die EU weiter irgendwie an einer Lösung interessiert sein. Wie könnte die denn überhaupt noch aussehen? Doch noch Verschiebung des Austrittsdatums? Was die Briten ja eigentlich auch nicht wollen. Eine, das wollen die Briten auch nicht, aber eine Verschiebung wäre natürlich möglich, wenn Theresa May nach London käme und sagte, gebt uns bitte noch 3, 4, 5, 6 Monate Zeit, wobei mehr als 3 Monate, das verursacht schon große Schwierigkeiten wegen der anstehenden Europawahlen, damit wir diese Zeit nutzen können, um auf einem bestimmten Wege zu einem Ergebnis zu kommen. Aber um einfach nur weiter zu verhandeln und zu beraten und zu diskutieren in London, da bin ich skeptisch, ob die Europäische Union dem zustimmen würde. Wenn es etwas gibt, woraus ich, wie soll ich das sagen, inhaltlich etwas Hoffnung schöpfen könnte, dann sind das die intensiven Appelle von Europapolitikern an die Politik in Brüssel, endlich über die Partei- und Fraktionsgrenzen hinweg eine Lösung zu suchen, sozusagen in einer großen nationalen Frage eine große Koalition zu bilden. Da treffen sich ja jetzt im Moment der Chef der Labour-Partei, Jeremy Corbyn, und Theresa May, die Ministerpräsidentin und Chefin der Konservativen. Ob die sich dazu durchringen können, das weiß ich nicht, das kann ich noch nicht erkennen. Aber das ist, glaube ich, so eine Hoffnung, die hier in Brüssel noch existiert. Die Hoffnung stirbt zuletzt, das hatten wir heute schon mal. Peter Kapern in Brüssel, vielen Dank. Bitte sehr.